Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Fünftes Buch: Imperialismus und Impressionismus. Vom Deutsch-Französischen Krieg bis zum Weltkrieg. Willkommen zur 122. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Bereits zum zweiten Mal habe ich mich ins Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek aufgemacht, von wo ich, wie nicht anders zu erwarten, mit überaus reicher Beute zurückgekehrt, abermals den ersten Teil einer Doppelfolge mit Sendungsgast Werner Rotter ankündigen darf. Schnitzler und Altenberg. Auf österreichischem Boden hat es überhaupt keinen Naturalismus gegeben. Hermann Bahr hat als einer der ersten dessen Überwindung proklamiert. Arthur Schnitzler hat das Sittenstück auf eine menschliche und künstlerische Höhe gehoben, wie sie die Franzosen nie erreicht haben. Seine Wesen bestehen nicht mehr aus einer oder zwei Seelen, sondern aus einem ganzen Gesellschaftsstaat von Seelen, die sich in unablässiger Verschiebung und Gegeneinanderbewegung befinden und dennoch stets ein gesetzmäßiges und symmetrisches Gebilde hervorbringen, ganz wie in einem Kaleidoskop. Und er hat, was hiermit eng zusammenhängt, den Mut und die Kraft besessen, in die geheimnisvolle Dunkelkammer des menschlichen Unterbewusstseins hinabzusteigen und dort jene bedeutsamen und widerspruchsvollen Verschränkungen, Rückbeziehungen und Polaritäten aufzuspüren, deren wissenschaftliche Entdeckung sich an den Namen Sigmund Freuds knüpft. Er hat bereits zu einer Zeit, wo diese Lehren noch im Werden begriffen waren, die Psychoanalyse dramatisiert. Und er hat in seinen Romanen und Theaterstücken das Wien des Fin de Siècle eingefangen und für spätere Geschlechter konserviert. Eine ganze Stadt mit ihrer einmaligen Kultur, mit dem von ihr genährten und entwickelten Menschenschlag, wie er sich in einem bestimmten Zeitpunkt der Reife und Überreife auslebte, ist ihnen klingend und leuchtend geworden. Er hat damit etwas Analoges geleistet wie Nestroy für das Wien des Vormärz. Eine ähnliche Topographie der Wiener Seelenverfassung um 1900 hat, obschon mit ganz anderen Mitteln, Peter Altenberg geschaffen, der zugleich der einzige vollkommen konsequente Impressionist von Bedeutung innerhalb der deutschen Literatur gewesen ist. Dem Leser seiner Skizzen wird es beim ersten Male ähnlich ergehen wie jemanden, der zu spät zu einem öffentlichen Vortrag kommt und nun in eine entlegene Ecke des Saales gedrückt mit großer Anstrengung dem Redner zu folgen versucht. Anfangs vernimmt er nur undeutliche abgerissene Worte und Sätze, bis er endlich an die Akustik des Raums und das Organ des Sprechers gewöhnt, aus den einzelnen Bruchstücken einen Sinn zu bilden vermag. Viele geben sich nicht die Mühe, über den ersten Eindruck hinauszukommen, der insofern irreführend ist, als das, was zunächst wie Zusammenhanglosigkeit wirkt, nichts anderes ist als das außerordentliche Knappheit und Schnelligkeit des Denkens, die so und so viele Zwischenglieder überspringt. Es ist der Telegrammstil, der dem Zeitalter der Blitzzüge, Automobile und Bioskope entspricht. Bezeichnend für Altenbergs leidenschaftliches Streben nach Kürze sind zum Beispiel seine 5-Minuten-Szenen, die aber gar nicht 5, sondern höchstens 2 oder 3 Minuten dauern. Sie fixieren einen dramatischen Moment und überlassen das Übrige dem Leser. Es gelangt, einen Augenblick lang Licht auf irgendeine gefährliche Situation der Seele, eine fragwürdige Verwicklung, und dann fällt der Vorhang. Auch wenn Altenberg pathetisch wird, hat er einen ganz neuen Ton. Sein Pathos verhält sich zu dem früherer Dichter etwa wie der Lärm eines Eisenwalzwerkes oder eines Schraubendampfers zu Posaunen stößen. Im Übrigen behandelte er die Sprache, als ob sie nie vor ihm zu anderen gehandhabt worden wäre. Viele Passagen in seinen Skizzen könnten ebenso gut in einem Ausstellungskatalog, einem Kochbuch oder einem Modejournal stehen. Bisweilen sinkt er bis zum Stil der Zeitungsannonce herab. Aber pointillistische Miniaturen, wie etwa seine Schilderung des Sommers in der Stadt und auf dem Lande, am Anfang die Skizze Nevsky-Russotin-Truppe, waren bis dahin noch nicht entworfen worden. Zitat: Ziemlich unglücklich fühlt man sich an Sommerabenden in der Hauptstadt, wie zurückgesetzt, wie übergangen. Zum Beispiel gehe ich abends durch die Praterstraße, wie wenn ich und die Passanten bei der Lebensprüfung durchgefallen wären und, während die guten Schüler die Ferien genießen dürften zur Belohnung, wir aber dürfen nur träumen. O Meeresschäumen an alten Holzpiloten, o kleiner See in Einsamkeit, o Lichtungen in dünnen Wiesengrunde und braunen Moorlacken, wo jeder Hofmeister sagt, siehst du, hier kommen abends Hirsche zur Tränke, o Holunderstauden mit schwarzen Bockkäfern und kleinen metallischen Bergkäfern und verlausten Rosenkäfern und hellbraunen Bergesfliegen an Bächen, welche über große Steine rutschen in ziemlicher Eile. Und der Holunder nährt Insektenwelten. O 22-grädige Quelle im offenen Bassin, auf dem die Lindenblüten schwimmen, denn die Allee zum Bade ist voll von Linden. Und alles ist erfüllt mit Lindenblüten, weißes Segelleben in lackierten Yachten. Die Damen bekommen Teint Ambré. Alles entfettet sich. Wer siegt in der Regatta? Rieser, gib mir die Hand über den Steg. Mittage mit 10.000 Tonnen Sonnenhitze, wie das Gewicht von Schlachtschiffen. Nachmittage mit Aprikosen, Weiseln, Edelstachelbeeren. Abende wie eingekühlter Gießhübler, Nacht. Hörst du die Schwäne ihre Schnäbel öffnen und schließen? Und wieder die Schwäne ihre Schnäbel öffnen und schließen? Und nichts mehr? Wir aber gehen durch die Praterstraße in der Hauptstadt, 8 Uhr abends, wie lauter zugrunde gehende Kaufleute an beiden Seiten. Pfirsiche neben Matthias-Heringen, Korbwaren, Seebadhüte, schwarze Rettiche, Bicycles blinken überall. Als ob die Luft, wie in Parfümfabriken, das Fett mit Veilchenduft sich vollgesogen hätte, mit Gerüchen von Erdäpfelsalat. Der zwischen Granitpfluster und Millefleur d'homme épuisé. Bogenlichter mit Ambitionen von Glühwürmern in Sommernächten machen die Sache nicht besser, ans Licht gebrachtes Sommerelend. Lass es im Dunkeln, bitte, in schweigenden Schatten. Bogenlichter aber schreiben, da sehet. Sie kreischen die Dinge des Lebens, plaudern alles aus mit ihrem weißen Lichte. Zitat Ende. Peter Altenberg galt als der Typus des Dekadenten. Aber sein Feminismus war nicht Schwäche, sondern Stärke, nämlich eine erhöhte und bisher unerreichte Fähigkeit, sich in das weibliche Seelenleben zu versetzen. Alle früheren Dichter hatten sich zur Frau mehr oder minder glückliche Deuter gestellt. Er aber erlebte sie in sich selbst in der vollkommensten Weise, und wenn er sie schilderte, so las er gar nicht in einer fremden Seele, sondern in seiner eigenen. Sie sind die unheilbaren Träumerinnen und Idealistinnen, die großen Enttäuschten des Lebens, die wie verwunschene Märchenprinzessinnen durch den Alltag wandern. Melancholikerinnen wegen ihrer eigenen Unvollkommenheiten, wegen der Unvollkommenheiten der Männer, wegen der Unvollkommenheiten der ganzen Welt. Und in ihrem uferlosen, überspannten, hysterischen und im Grunde lebensunfähigen Idealismus wünschen sie nichts sehnlicher, als dass der Mann sie ins Vollkommene idealisierte, dass sie in ihnen erblicke, was sie nicht sind, dass er ein Romantiker sei. Ein solcher Romantiker war Peter Altenberg. Er erblickte überall Märchen des Lebens, Melusinen und Dornröschen, und jede bescheidene Kornblume war für ihn die blaue Blume der Romantik. Der Verismo. In Italien hieß der Naturalismus Verismo. Sein Schöpfer war Giovanni Verga, dessen Novelle Rusticane eine neue literarische Ära einleiteten. Eine von ihnen, die sizilianische Bauernehre, hat vom Dichter dramatisiert durch die Vertonung Mascagnis einen Welterfolg errungen, dem sich zwei Jahre später Leoncavallos Pagliacci ebenbürtig an die Seite stellten, beide blutvollstes Theater von einer sieghaften Brutalität und wirbelnden Wäver, wie sie vielleicht nur in Italien zu finden ist. Parallelerscheinungen dazu bildeten die beiden genialen Bühnenvirtuosen Novelli und Zacconi, die um dieselbe Zeit ihren Triumphzug durch Europa antraten, zumal der Erstere war eine gigantische Potenz auf seinen Höhepunkten von Mitterwurzer-Kaliber. Einer der unheimlichsten Verwandlungskünste und trotzdem in jedem Zug von einmaliger, dämonischer Persönlichkeit. Dorian Gray. In Paris war die Zentrale des Naturalismus André Antoine's Théâtre Libre, das an die Stelle der Comédie Rose die Comédie Ross setzte. In London kämpfte William Archer gegen Sardou und dessen englische Durchschläge. 1891 gründete Grein das Independent Theatre, das mit den Gespenstern eröffnet wurde. In demselben Jahr erschien Shaws Quintessence of Ibsenism. Auch Wildes Salonstücke sind nur scheinbar an Sardou orientiert, vielmehr unterirdische Parodien. Er zählt zu jenen wenigen Schriftstellern der Weltliteratur, die in ihren Werken der Nachwelt wie vertraute Privatbekannte entgegentreten. Von neueren Autoren gehören in diese Gruppe Voltaire, Heine, Bismarck und Schopenhauer. Und zugleich war seine Biografie eines der menschlich ergreifendsten Trauerspiele, die das Leben jemals gedichtet hat. Er fiel als eines der schmählichsten Opfer desselben englischen Cant, der mörderische Konzentrationslager errichtet hat, um die Burenfamilien zu schützen und die Arbeitspflicht achtjähriger Kinder anerkannt hat, um sie vor Ausschweifungen zu bewahren. Es wäre für das englische Volk ein Indien wert gewesen, wenn es den Prozess gegen Wilde nicht gewonnen hätte. Das Erschütterndste an dieser Tragödie aber ist, dass es sie selbst gewollt hat. Er hat die Möglichkeit zur Flucht von sich gewiesen, ganz wie Sokrates, mit dem er sonst wenig Ähnlichkeiten hatte, eher mit dessen Gegenspieler Alkibiades. In seiner Katastrophe vollzog sich die Selbstkreuzigung des modernen Geistes, der hedonistischen Skepsis und Artisten-Immoralität. Dies muss ein Dämonion gemeint haben, als es ihm zum Opfer riet. Es hat gewiss wenige Dichter gegeben, die die Hässlichkeit so tief und leidenschaftlich, ja fast krankhaft gehasst haben, wie Oscar Wilde. Seine Liebe zu den tausenderlei kostbaren, feinen und unnützen Dingen, die das Leben des vornehmen Mannes umgeben, war außerordentlich. Er wird nicht satt, sie zu beschreiben. Aber er war ein Dichter, und ein Dichter ist mehr als ein Erzähler schöner Dinge. Er liebte auch zweifellos das Laster, er liebte es als Künstler. Die Künstler werden zu den Verringungen des Lebens, den dunklen Leidenschaften und ihren Verstrickungen immer mit magischer Gewalt hingezogen. Welche fürchterlichen Magazine menschlichen Frevels sind Shakespeares Dramen oder Dantes göttliche Komödie? Der Künstler sucht diese Dinge auf, denn er weiß, hier sind die lehrreichen Verwicklungen, die tiefen Geheimnisse, die aufregenden Bewegungen, die er so notwendig braucht, wie der Baumeister die Steine. Aber zugleich ist der Künstler der sittlichste Mensch, denn er ist voll Mitgefühl für alle und alles. Und seine Sehnsucht ist die höhere Entwicklung der Menschheit. So war Wilde, verliebt in die Sünde und im Inneren nur das Heilige suchend, von Genüssen zu Genüssen jagend und in seinen Zielen ein reiner, entsagungsvoller Asket. Und all dies hat er im Bild des Dorian Gray sich von Herzen geschrieben. Dieses Buch hat ebenso eine Geschichte gehabt wie das Bild, von dem es handelt. Aber sein Verwandlungsprozess war der entgegengesetzte. Es blickte der Welt bei seinem ersten Erscheinen als hässliche, abstoßende Fratze entgegen und heute steht es vor uns in vollkommener Makellosigkeit und Schönheit. Als diese merkwürdige Vision auftauchte, sah man in ihr das Werk eines niedrig denkenden und lasterhaften Menschen. Sie erschien als rechtes Evangelium des Teufels. Heute wissen wir, dass sie ein Evangelium der Reinheit ist, ein tief sittliches Buch, durchblutet von einer verzehrenden Sehnsucht nach Güte, das dem Laster schärfernden Leib geht als 100 Fastenpredigten, die vom Leben nichts verstehen. Lieber Herr Magister Rotter, vielen herzlichen Dank fürs Lesen. Die Einstiegsfrage, die übliche, ob Sie persönlich einen Bezug zu Friedel haben, haben Sie bereits vor einiger Zeit beantwortet. Sie sind das zweite Mal Gast in dieser Sendereihe. Ein Schicksal, das Sie bislang nur mit Gerald Krieghofer teilen. Grund dieses zweiten Besuches meinerseits hier, ich habe die Gottfried von einem Stiege erklommen und bin ins Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek gelangt, ist Ihre unzweifelhafte Expertise. Sie hüten einen Teil des Nachlasses von Egon Friedel. Ja, ich glaube, bei der ersten Sendung vor 3 Jahren haben wir auch die Originale angesehen und dort auch direkt im Magazin die Lesung veranstaltet. Heute gibt es schon einen Anlass, und zwar haben wir das eigenartige komplementäre Phänomen, dass wir vom allerletzten Teil der Kulturgeschichte, Hellas und Rom, das Schlusskapitel der Kulturgeschichte Griechenlands, eine Skizze haben, das Exposé, wo wir auf einzelnen Blättern in Korrent Zeilen geschrieben haben, mit mehreren Buntstiften nummeriert, aber in einer unregelmäßigen Reihenfolge. Und in diesem Fall können wir nur erschließen, wie vielleicht der Text ausgesehen hätte. Aber in der Kulturgeschichte des Altertums und des Vorderen Orients fand sich ein Blatt, das Friedel nicht als Typoskript verwendete, sondern handschriftlich beschrieben hat, nämlich eine Zeittafel der Zeiteinteilungen des alten Ägypten. Und dafür verwendete er ein altes Blatt, das er nicht mehr gebraucht hat. Und auf der Rückseite, die nun für uns als Vorderseite gilt, haben wir 14 Zeilen, die unzweifelhaft in einer vizekleinen Korrentschrift mit Bleistift beschrieben ist und der Kulturgeschichte der Neuzeit zuzuordnen ist. Aber weil wir eben jetzt den elaborierten Text der Kulturgeschichte der Neuzeit haben, können wir rekonstruieren, wie Friedel seine Exposés geschrieben hat. Und dieses Blatt hat 3 Teile. Offensichtlich muss er sehr sparsam gewesen sein. Der erste Teil bezieht sich auf Hartmann und Strauss, ein paar Seiten vor der Stelle, die wir jetzt gelesen haben. Und dieser Teil ist durchgestrichen. Offensichtlich hat ihm das genügt, um weiterzuarbeiten oder direkt von diesem Blatt aus ein Diktat zu machen. Und der zweite Teil bezieht sich eben auf diese Stelle, die wir jetzt behandelt haben. Und da gibt es einzelne Formulierungen, die er direkt übernommen hat und teilweise nur mit einzelnen Stichworten versehen hat. Und da kommen wir direkt auf die Methode von ihm, nämlich sich selbst zu plagiieren. Im Jahr 1909 schrieb Friedel einen Essay, der in der Zeitschrift März herausgekommen ist, mit dem Titel Shaw als Erzieher. Und das ist hier mit einem durchgestrichenen 8 einfach nur so hingeschrieben. Und dieses Shaw als Erzieher liest sich bei ihm jetzt nicht mehr als Shaw als Erzieher, sondern Shaws Ironie. Möglicherweise, weil er die Kapitelüberschrift als Erzieher bereits bei Rembrandt verwendet hatte. Das kann sein, aber der Text ist der idente. Er hat also innerhalb von 20 Jahren keinen neuen Standpunkt zu Shaw entwickelt. Diese Sätze, die Ironie ist ihm jedoch nur ein Mittel, und zwar ein Erziehungsmittel, das Volk hält ihn für einen bloßen Spaßmacher und so weiter, das findet sich insgesamt dreimal wieder in Artikeln, die er immer wieder verkauft hat. Einen dieser Artikel hat er sogar zweimal an die gleiche Zeitschrift verkauft. Herbert Illig würde Ihnen da sicherlich zustimmen. Das war ja Ziel und Ergebnis seiner Dissertation, genau das nachzuweisen, dass Friedel recycelt hat, dass er teils sehr alte Textstücke, teilweise sogar in längeren Passagen in der Kulturgeschichte der Neuzeit wieder zusammengefügt. Das Erstaunliche, es ist trotzdem ein Text wie aus einem Guss. Es ist selbstverständlich, dass wir auch da Herbert Illig dankbar sein müssen, denn dieses System des Versatzstückes und des Autoplagiats hat er entdeckt und ganz klar nachgewiesen, und seine Dissertation ist nach wie vor ein Nachschlagewerk, um dem nachzuspüren, wenn man das sieht. Nur dasjenige, was ich interessant finde, ist, dass diese Reihenfolge, die er entwickelt hat, also er hat verschiedene Behauptungen Zeile für Zeile niedergeschrieben und dann nummeriert, aber nicht in der Reihenfolge, in der er es geschrieben hat. Und diese Übergänge, wie zum Beispiel vorhin von Oscar Wilde zu Shaw, den kann man direkt nachvollziehen. Unter Punkt 4 sehen Sie auch Wilde, nur so knapp hingeschrieben, steht vor 5 Dorian Gray, Vergleiche Band 1. In seinem Nachlass nehme ich an, dieses Buch haben wir nicht von Oscar Wilde, das Bildnis des Dorian Gray, aber das sind so die Stichworte, die dann die Reihenfolge bestimmt haben, und offensichtlich hat er dann aus dem Gedächtnis mit verschiedenen Formulierungen dann direkt übernommen. Zum Beispiel gibt es über Hartmann die Bemerkung, eine gelungene Mischung von Modepessimismus unter Psychologie und Naturwissenschaft, und da hat er über gelungener und geschickter hingeschrieben, und in der Reinschrift hat er dann offensichtlich von einer geschickten Mischung von Modepessimismus, Tiefenpsychologie und Naturwissenschaft geschrieben. Also eine Vorformulierung findet in diesen Aufzeichnungen statt. Wichtig scheint ihm dann vom rein Assoziativen eine nachträgliche Ordnung zu sein. Wie viele solche Skizzen und Notizen haben sich erhalten? Ich nehme an, in der Wien-Bibliothek gibt es mehrere. Das ist das einzige Blatt, das wir aus der Kulturgeschichte der Neuzeit haben. Und darum ist es wertvoll, da Punkt für Punkt dem nachzugehen. Und es ist auch mühsam, aber schon eine sehr dankenswerte Aufgabe, das eben nachzulesen und auf die Spurensuche zu gehen, wie Friedel gearbeitet hat. In tiefer Ehrfurcht darf ich der geneigten Hörerinnenschaft verraten, dass dieses Blatt soeben vor uns liegt. Ja, in gewisser Distanz, um bei Sprechfehlern und Essfehlern keine Speichelspuren zu hinterlassen. Wir befinden uns ja hier durchaus auf historischem Boden in mehrfacher Hinsicht. Um zu Ihnen zu gelangen, musste ich praktisch quer durch das ehemalige Hofburgtheater, das an dieser Stelle nicht mehr steht, aber durch das Areal laufen, auch eine Art von Ground Zero. In unmittelbarer Nachbarschaft, schräg vis-à-vis, befand sich das Café Herrenhof, ein Stückchen weiter das historische Café Zentral. Bevorzugtes Revier einer Person, die im heutigen Abschnitt vorgekommen ist, Peter Altenberg. Ja, es ist mir auch eine Ehre, dass ich genau diesen Abschnitt lesen durfte. Über Peter Altenberg, mit dem Friedel befreundet war, hat Friedel schon 1909, 1910 seine allererste Kulturgeschichte geschrieben, denn in Peter Altenberg verkörperte sich der Dichter, das Genie, der Meister des Einfachen, und da entwickelte er verschiedene Thesen, die er ständig wiederholte, sogar so lange, bis sie zum Schluss auch originell geworden sind. Also der Dilettant als Genie und der Oberlehrer, der ein Stümper ist. Es gibt so viele Standsätze bei Friedel, die fallen mir jetzt alle nicht ein. Wenn Sie 20 Seiten lesen, fällt es Ihnen auch auf. Ecce Poeta heißt das Buch, auf das Sie sich da berufen, und ist nicht ganz im Sinn des Verlegers S. Fischer, glaube ich, ausgefallen. Der hätte sich eher ein Porträt Peter Altenbergs erwartet. Friedel hat mehr Grundsätzliches im Auge gehabt und hat eine Abhandlung eigentlich geschrieben, von Peter Altenberg ausgehend, aber nicht als Biografie. Wollen wir seine Einschätzung, dass Peter Altenberg ein Feminist gewesen sei, die, glaube ich, von führenden Feministinnen unserer Tage nicht unbedingt geteilt werden würde, zum Anlass nehmen, dass Sie vielleicht das Versprechen einlösen, uns ein bisschen was zu Friedel und die Frauen erzählen, insbesondere zu Lina Loos, haben Sie uns letztes Mal versprochen, gäbe es noch weiteres? Ja, das ist schon ein dunkles Kapitel. Denn ich glaube, jetzt ohne Etikette Mann und ohne Etikette Frau zu sein, darf man sagen, wenn man verschiedene Fotos aus der Sammlung von Altenberg kennt, auch seine Beschreibungen von minderjährigen Frauen bei der Weltausstellung im Prater von Klein-Venedig, kann man sachlich sagen, da kommt einem das Kotzen. Es ist zum Speiben, wie Altenberg sich an jugendlichen, exotischen Körpern einfach aufgegeilt hat. Dass dann Friedel darüber hinweg sieht, ist sicherlich gut gemeint, aber genau diese Aussage, dass Altenberg dann keine Auskunft über Frauen gibt, sondern über sich selbst, da er sich so stark in Frauen hineinversetzen könne, ist jetzt weniger eine Aussage von Friedel über Altenberg, sondern eine Aussage über Friedel. Dass er eben seinen ehemaligen Freund, der 1920 gestorben ist, so sieht, glaube ich, hat auch zu tun mit seiner Isolation von Frauen, mit seiner Isolation auch vor Lina Loos. Ja, es gibt viele Zwischentöne, die in diesem Abschnitt da stehen, wie er eben über dieses nervöse Zeitalter spricht, von der Überreizung und der Stumpfheit. Es gibt einen Briefwechsel, der zur Gänze nicht herausgekommen ist, aber wir erleben da einen Friedel, der immer in der Maske des Unterhalters ist, Connoisseur feinster und geschliffenster Frechheiten und Sottisen und gleichzeitig jemanden, der an der Frau Lina Loos einfach verzweifelt, an die er nicht herankommt, die er umschwärmt, aber immer mit einer Maske, von der er sich gleichzeitig fernhält. Ich glaube, man sollte sich auch der Jugend von Friedel bewusst werden, von einem unerhörten Identitätsmanko, das sich vielleicht am besten darin spiegelt, wenn man liest, was er über Grillparzer schreibt. Grillparzer wie in Ein Traum, ein Leben oder auch in der Libuscha schreibt über nicht mehr adäquate Familienverhältnisse, über Teilfamilien, und hier scheint eine unerhörte Kränkung vorzulegen, die Friedel darin gelesen hat, denn als Kleinkind konnte er nicht erleben, wie seine Mutter ihn verlassen hat. Und in der jüdischen Welt ist ja die Mutter die Trägerin des Judentums, und es hat sich in der Folge ein unerhörter Hass entwickelt auf die Mutter, die ihn verlassen hat. Das ist eine Kränkung, die ihn zeitlebens nicht verlassen hat, an der er geklebt hat, jede Erinnerung an eine nicht vollständige Familie hat ihn immer berührt, immer negativ beeinflusst, und daraus ergibt sich ein Verhalten, dass sich die Liebe, die Beliebtheit immer mit besonderen Mitteln versucht hat zu erpressen. Er war ja ein elender Schüler und eben wegen auffälligen Benehmens immer wieder gerügt und von Schulen relegiert. War er auch in einem Internat, und diese Briefe, die wir hier haben, an die ehemalige Haushälterin der Familie Friedel, oder wie er als Kind geheißen hat, Friedmann, ist ein ganz erschütternde Dokumente eines Missbrauchs. Ähnlich wie im Schüler Törleß von Thorberg, ähnlich wie in Unterm Rad von Hesse, hat es da eine Verklemmtheit gegeben und eine Misshandlung, die von Lehrern geduldet wurde, die sicherlich ihresgleichen gesucht hat, von der Friedel nie wieder weggekommen ist. Und das hat offensichtlich ein Movens gegeben, dass er just diese Dinge, die er anspricht, wie zum Beispiel Skeptizismus, nicht experimentieren, sondern im Skeptizismus leben, einen Grundstoff hergegeben hat, der immer wieder zum Vorschein kommt, der letzten Endes eine Kulisse, eine rhetorisch gewandte Kulisse voll vergnüglicher, unterhaltsamer Einfälle ist, aber diese Kulisse gleichzeitig eine Wand ist, die ihn vor der Frau, die er vermutlich ein Leben lang geliebt hat, Lina Loos, getrennt hat. Es ist eben immer der Hintergrund der Zeit zu beachten. Da könnte ich jetzt auch eine kleine Verteidigung Altenbergs anbringen. Altenberg hat sich an der jungen Afrikanerin begeilt, das ist richtig. Ich glaube, das war nicht nur eine. Es war vor allem aber das Umfeld zu beachten, die im Rahmen dieser Ausstellung sind afrikanische Menschen, in dem Fall vom Stamm der Ashanti, genauer gesagt, in Käfigen ausgestellt worden, und das auch nackt. Also diese erotische Konnotierung des Exotischen, aber gleichzeitig auch tierhaft Präsentierten, da war Altenberg in seinem Verhalten, in seiner Zeit natürlich nicht auffallend. Ich glaube, Schnitzler würde vielleicht heute nicht mehr gespielt werden, wenn er sich da auch in diese Käfige begeben hätte und mit diesen Mädchen herumposiert hätte. Und es ist ein verlogener Stil, in dem er über die Wildheit und die Exotik dieser Kinder schreibt und dann auch noch in einer verlogenen Unschuld beschreibt, wie sich eben diese Mädchen auf ihn setzen und auf seinen Schoß setzen und was für wonniglichen Gefühle ihn dann überkommen. Da ist er schon ein Solitär, und wenigstens kann man von dieser Zeit behaupten, obwohl das ein Teil dieser Zeit ist, dass das nicht jeder Dichter so gehalten hat. Aber er prangert immerhin als einer der wenigen in dieser Zeit diese Präsentationsform an, und er spricht denen sehr wohl das Menschsein zu, was seine Zeitgenossen etwas anders gesehen haben. Menschsein zusprechen und Frausein benutzen sind, glaube ich, zwei verschiedene Dinge, weil durch das Frausein benutzen das Menschsein nicht mehr anerkannt wird. Vor allem, wenn es nicht nur um Frauen, sondern gleichzeitig auch um Kinder geht. Das war, glaube ich, anderen Menschen durchaus bewusst. Die Käfigsituation wieder weniger, aber ich glaube, da ist es ihm doch um so eine Selbstgenügsamkeit im ethischen Sinne gegangen. Wenn ich schon mich an diesen jungen Kindern vergnüge, dann kann ich ja wenigstens zur Rechtfertigung sagen, dass es nicht recht ist, dass sie nackt in einem Käfig präsentiert werden. Im selben Abschnitt kommt eine weitere Ambivalenz Friedels zur Sprache, die Psychoanalyse. Etwas weiter hinten im Buch, wir werden noch hinkommen, flickt der Sigmund Freud ganz schön am Zeug. Aber die Psychoanalyse an sich als wissenschaftliche Entwicklung, als Errungenschaft, hat er grundsätzlich gar nicht in Frage gestellt, wie sich hier beweist, wo er sagt, Schnitzler hat die Psychoanalyse schon als Drama auf die Bühne gebracht, bevor sie überhaupt wissenschaftlich begründbar erfunden, entdeckt war. Ich finde es sehr fair, wie Friedel hier Schnitzler behandelt. Einer der wenigen Abschnitte, wo er sich vielleicht doch bewusst ist, dass seine private Meinung von einem größeren Publikum gelesen wird und so manche Kabale, die er mit Schnitzler ausgefochten hat, nicht gleich erwähnen muss. Für Schnitzler war Friedel ein Kasperl. Friedel war für ihn auch der Lieferant dieses Stücks das Wort. Denn da geht es um den Selbstmord eines jungen Mannes. Im Umkreis von Altenberg gibt es zwei schnöselhafte junge Studenten, Polger und Friedel, die eine junge Schauspielerin umschwärmen. Und da wird von Lina Loos ein junger Mann in den Tod getrieben, weil ein Wort nicht gehalten wurde. Und ich glaube, das ist ein Dokument, das Friedel Schnitzler nie verziehen hat. Und es gibt ja auch einige Anekdoten, weil ja Bertha Zuckerkandl mit Schnitzler befreundet war und Friedel Zuckerkandl auch in den Salon von Schnitzler begleitet hat. Aber ich bin überzeugt davon, dass Schnitzler natürlich von Friedel eine wichtige Figur gewesen ist, und da kommt etwas Zweites hinzu. Er anerkennt ja nicht die Psychoanalyse, sondern er anerkennt die große künstlerische Errungenschaft von Schnitzler, Psychoanalyse, noch bevor sie sich etabliert hat, zu dramatisieren, eben künstlerisch zu gestalten. Das ist, glaube ich, ein Prinzip von Friedel, das auch durchgehend zu sehen ist, wenn jemand eine Gestaltungskraft hat, wenn jemand künstlerisch etwas umsetzen kann, dann ist das durchaus immer hervorzuheben. Das ist dann einer näheren Betrachtung wert. Ich komme dann noch einmal zu meiner Vermutung. Natürlich kann man jemanden, der im Grab liegt, nicht auf die Couch legen. Friedel hatte sicherlich enorme Identitätsschwierigkeiten, und er hat genau gewusst, dass eine Psychoanalyse bei Sigmund Freud ihn in eine existenzielle Krise bringen würde. Und ich glaube, eine wirkliche Selbstanalyse, ein selbstkritischer, psychoanalytischer Zugang hätte ihn in die ärgste Bredouille gebracht, aber da bin ich eben dankbar für Ihr Stichwort, denn gleichzeitig haben wir hier einen Satz, den Illig für die Theorie des Selbstmordes von Friedel anführt, und das ist Oscar Wilde. Oscar Wilde, der der Dekadent war, der aber in sich die Sünde, das Laster nur verwendet hat als Steinbruch für die Gestaltung seines Werkes, der aber sich selbst zum Opfer gebracht hat, ja selber sogar die Vernichtung seiner Existenz mit betrieben hat. Das ist für Illig ein Hinweis für die Motivation für die christliche Motivation Friedels zu seinem Selbstmord. Man könnte sagen, dass in seinem Selbstmord und in was er auch ganz kurz erwähnt, dass Oscar Wilde nicht geflohen ist, seine Situation nicht verleugnet hat, dass da vielleicht tatsächlich eine analytische Selbsterkenntnis kulminiert ist. Friedel hat es wiederholt praktisch, was er hier schreibt, also dass Wilde die Flucht verweigert hat, das war das 10 Jahre später das Schicksal von Friedel. Ja. Also nicht 10 Jahre nach Wilde, aber 10 Jahre nachdem er das geschrieben hat. Ein weiterer Hero, sage ich mal, zeitkonform von Egon Friedel kommt hier zur Sprache, George Bernard Shaw, den er auch als den Bildner, den Erzieher darstellt. In diesem Kapitel kommt die Stelle auch vor, wo sozusagen beschrieben wird, man soll die Bibliothek von Alexandrien brennen lassen, weil das sei sowieso alles nicht wert, aufgehoben zu werden. Blutet da Ihr archivarisches Herz nicht, wenn Sie so etwas lesen müssen, noch dazu selber laut? Ich hoffe, nur ein Teil der Kollegenschaft und niemand meiner Vorgesetzten hört jetzt zu. Wie ich mit meinem Beruf begonnen habe, hat es ein einziges Buch gegeben, aber auch nur ein Kapitel eines einzigen Buches, das alle Kolleginnen und Kollegen mit größtem Vergnügen gelesen haben. Und das war das Schlusskapitel von Umberto Ecos Namen der Rose. Der Brand der Bibliothek, und das ist, glaube ich, etwas, was zwar nicht haptisch, aber in der Fantasie eben immer fast ein Wunschziel eines aufrechten Bibliothekars ist. Die Vernichtung der eigenen Sammlung. Ein Bibliotheksbrand ist etwas, was sogar in meinem Leben schlagend geworden ist, denn im Jahr 2002, wie meine Söhne bei mir übernachtet haben und um 6 Uhr in der Früh stässt mich der ältere Sohn und sagt, Papi, du musst in die Bibliothek, sie brennt. Und ich war überzeugt, ich bin gerade in einem Wunschtraum, bis ich ein zweites Mal gestoßen wurde und mich mein Sohn in die bittere Realität verstieß. In diesem Augenblick beim Aufwachen ist mir natürlich die Vorstellung des brennenden Arbeitsplatzes weniger vergnüglich gewesen als im Traum. Es ist dann halbwegs glimpflich ausgegangen. Also die Hofburg hat Schaden genommen, die Sammlung der Nationalbibliothek meines Wissens überhaupt nicht. Ein paar Bücher wurden beschädigt und ein paar Modelle von der Theatersammlung wurden beschädigt durch den Feuerwehreingriff und durch die unsachgemäße Behandlung von Büchern bei der Evakuierung. Verglichen mit dem im Boden versunkenen Haus, das Köln erleben musste, ein glimpflicher Schaden. Ja, das sind dann schon die Katastrophen. Aber von der Fantasie her ist natürlich eine brennende Bibliothek besser als ein versinkendes Museum. Ja, ja, ja. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Werner Rotter. Die nächste Ausgabe können Sie Donnerstag, den 13. März 2014, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.